Halleluja. Schnell, schnell, schnell. Die Gespräche sind zu Ende. Es geht weiter. Okay, weil es ist uns wirklich ein Riesenvorrecht, unseren Gast begrüßen zu dürfen jetzt in unserer Mitte. Der Rabbi Boris Krisenko ist jetzt, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren er schon die Gemeinde, er hat die Gemeinde gegründet in Kiew. Er ist Leiter der größten messianisch-jüdischen Gemeinde der Welt in Kiew mit vielen Zweiggemeinden, auch in der Ukraine, aber auch hier in Deutschland inzwischen, auch durch den Krieg hat sich das weiter ausgebreitet. Und was ich wirklich den Hammer finde, ist, wie die Gemeinde seit jetzt 3 Jahren wirklich in Kiew ausharrt und voll mit dem Herrn durchgeht, auch in dieser massiven Drucksituation und in dieser massiv angegriffenen Situation. Und sie waren die einzige Gemeinde, die die 2 Tage nach Kriegsbeginn einen Gottesdienst gemacht hat, mitten im Bombenhagel. Die Brücken waren geschlossen, man durfte eigentlich gar keinen Gottesdienst machen. Sie haben sich trotzdem getroffen, sie haben gesagt, jeder, der über die Brücke fährt, wird erschossen, hat die Regierung gesagt. Aber sie haben sich trotzdem getroffen und es ging um die ganze Welt. Es gibt auf YouTube dieses Video von diesem ersten Gottesdienst, als der Krieg begonnen hat. Es ist wirklich eine Gemeinde, die kühn ist, die mutig ist, die ihren Stand einnimmt, die ihre Autorität einnimmt und die wirklich auch steht, sowohl für die Ukraine als auch für das jüdische Volk, als auch für Europa. Und deswegen lasst uns ganz besonders herzlich jetzt willkommen heißen, Rabbi Boris Krisenko. Halleluja. Und Josua übersetzt ihn. Die beiden Mikrofone bitte. Halleluja. So welcome. Oh, ja, ja, so welcome in our midst. Sind das Mikro? It's my special friend. Das ist mein besonderer Freund. Yes. And Aha. So I recognize somebody already. Met with me. Ich habe gesehen, manche haben mich schon mal getroffen. And that time was very special connection between us. Das letzte Mal gab es eine sehr gute Verbindung zwischen uns beiden. I think it was supernatural. Ich glaube, das war sogar übernatürlich. And I felt something relative with a brother. Ich habe so wie so eine Beziehung wie zu so einem Bruder gespürt. Yeah. Like my nephew. Wie zu meinem Neffen zum Beispiel. Or maybe my grandson. Oder vielleicht sogar mein Enkel. Originally I wanted to say grandson, but ich wollte eigentlich sogar Urenkel sagen, aber Yeah. As you understand already, I cannot repeat my speech that time. Wie ihr wahrscheinlich euch denken könnt, kann ich nicht einfach, was ich damals gesagt habe, nochmal wiederholen. Because probably pastor has not so much time as previous. Wahrscheinlich hat der Pastor auch nicht so viel Zeit, wie wir es letzte Mal hatten. Other way, I would begin to be quiet. Aber sonst würde ich anfangen, ruhig zu werden. And because my brother is very active. Weil mein Bruder hier, der ist sehr aktiv. That time was very difficult for him when silence came and I was just staying. Die Zeit war sehr schwer für ihn, als die Ruhe kam und ich einfach nur so geblieben bin. Yeah. Ja. Periodically he looked to me. Er hat immer wieder zu mir geschaut. And I felt guilty. Und dann habe ich mich schuldig gefühlt. Ja. But now it's okay, ja? Yeah? Aber jetzt ist es okay, ja. Ja. Like In Soviet time. Zu Zeiten der Sowjetunion. In Soviet schools. In den Schulen in der Sowjetunion. We learn wonderful German song. Haben wir ein wunderbares deutsches Lied gelernt. Somebody knows that in Soviet time, in Soviet schools, pupils learn German song. Weiß das jemand, dass in den Sowjetzeiten man in den sowjetischen Schulen ein deutsches Lied gelernt hat? Shortly I will sing. Ich werde es jetzt mal kurz singen. Дружба, Freundschaft, Дружба, Freundschaft, всегда мы вместе, always we are together. Also Freundschaft und wir sind immer zusammen. ГДР и Советский Союз, GDR and Soviet Union. Ach so, die DDR und die Sowjetunion, ja. Grandson, different generation. Der Enkel ist eine andere Generation. Ja. Yeah. So. Today we were singing songs that we are happy. Heute haben wir in den Liedern gesungen, dass wir glücklich sind. And I'm really happy. Und ich bin wirklich glücklich. To be in such family, such spiritual family. In so einer Familie zu sein, so einer geistlichen Familie. Where I was coming with a smile. Ich bin gekommen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. On the way, I already pretested freedoms that I can meet here. Auf dem Weg, sorry, protest. Pretested. Freedom. Ach so, ich habe schon die Freiheit und das alles einstudiert, geübt. That I will test here. Ach so, ich will das testen, wie frei ihr seid. Ja, yeah, exactly. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Preist den Herrn. Praise the Lord. Preist den Herrn. Halleluja. And when Pastor shared about incredible, wonderful joy. Als der Pastor von dieser wunderbaren, unglaublichen Freude gesprochen hat. Joy of exercising authority. Die Freude daran, Autorität auszuüben. And he told about condition of this joy, condition about success. Und er hat von den Bedingungen für diese Freude und von Bedingungen für Erfolg gesprochen. To humble ourselves. Dass wir uns selbst demütigen. And to die for ourselves. Und dass wir uns selbst sterben. I remembered one story that happened in Kiev. Da wurde ich an eine Geschichte erinnert, was in Kiew passiert ist. Maybe 20 years ago. Es ist schon 20 Jahre her vielleicht, so etwa. One American preacher. Ein amerikanischer Prediger, Preacher of Faith, ein Prediger des Glaubens, Bill Pasansky. Bill Pasansky heißt er. Came to one good church and he delivered special message. Er kam zu einer Gemeinde dort und hat eine besondere Botschaft gegeben. And me and another our minister, we were at that conference. Und wir, also ich und einer meiner Diener, die wir waren an dieser Konferenz. We were sitting at the row. Wir haben da in der Reihe gesessen. And right before us. Und direkt vor uns. Was sitting very aristocratic sister. Da saß eine sehr gehobene Schwester, also sehr schlau gebildet und so. We did not see her face. Wir haben ihr Gesicht nicht gesehen. But how we understood that she is aristocratic. Aber woher wir wussten, dass sie so eine Aristokratin ist? Because she had big head. Weil sie hatte so einen ganz großen Hut. With huge bouquet of flowers. Mit so einem, sogar mit so einem Blumenstrauß drin. Obviously she was aristocratic. Also sie war ganz offensichtlich so eine gehobene Persönlichkeit. And she reacted. Und sie hat dann reagiert. She reacted to that message. Hat auf diese Botschaft reagiert. Very expressive. Sehr, hat sich sehr ausgedrückt oder sehr ausdrucksvoll. But she did not use different empty words. Aber sie hat nicht andere Worte benutzt. All her expressions. Alles, was sie gesagt hat, had only one way to speak. Alles, was sie gesagt hat, war nur auf eine Weise gesprochen. She always reacted with one word. Sie hat immer mit einem Wort reagiert. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. That time, Bill Bosansky, who originally was a preacher of success. Und Bill Bosansky, das war so ein Prediger, der auch über viel über Volk gepredigt hat. That time he was in bad mood. Aber an dem Tag hat er irgendwie eine schlechte Laune gehabt. And he looked to the audience. Und dann hat er so in die Menge geschaut. I thought probably he was praying in tongues. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht betet er in Sprachen. But I had not any evidence of this. Aber da gab es keine Hinweise für. And suddenly, und ganz plötzlich, he understood, hat er verstanden, that in the audience, dass in der Versammlung there's sitting many unbelievers. Dass in der Versammlung viele Ungläubige saßen. And he began to speak to them personally. Und er hat zu denen persönlich gesprochen. And suddenly he said, und er hat plötzlich gesagt, sinners! Sünder! You know, wisst ihr, that in spiritual world, dass in der geistlichen Welt, you have bad smell, habt ihr einen schlechten Geruch. You stinky, ihr stinkt. It was so strange. Das war so verrückt. Because normally, weil normalerweise, he in any audience he spoke about prosperity, weil in normal jeder Versammlung hat er über Wohlstand geredet, and about prosperity, über Wohlstand, and about prosperity, und über Wohlstand. But that time, me and my friend, we were like this. Also mein Freund und ich, wir haben dann so geschaut. Because head was very big and flowers and the wind. Auch weil die Frau so groß war mit ihrem Hut und da mussten wir ein bisschen vorbeischauen. And when he said, Your smell is a smell of hell. Dann hat er gesagt, euer Gestank ist ein Gestank aus der Hölle. That lady, and then, she reacted like this. Und die Frau hat dann so reagiert. Halleluja. Halleluja. Probably Bill Bosansky immediately understood who is really holy person in the hall. Wahrscheinlich hat dann Bill Bosansky direkt verstanden, wer wirklich die heilige Person in dem Raum ist. Yeah. Yeah. And after a while, his mood became better. Und nach einer Weile hat sich seine Stimmung dann gebessert. He turned to worship team. Er ging zum Lobpreisteam and said to them, und hat ihnen gesagt, oh, you're cool. Ihr seid cool. You're real band. Ihr seid aber richtig schlecht im Lobpreis. Probably I will take you with me to America. Ich werde euch mit mir nach Amerika nehmen. And lady reacted like this. Und die Frau hat dann so reagiert. Halleluja. Halleluja. And we immediately understood that she is not just holy. Und dann haben wir so verstanden, nee, sie ist jetzt nicht nur heilig. But she is real patriot of her church. Aber sie ist eine richtige Patriotin für ihre Gemeinde. But when pastor today, aber als der Pastor heute told to all of us, uns allen gesagt hat, that necessary condition, dass die nötige Bedingung to exercise reigning, to exercise authority, die nötige Bedingung, um Autorität auszuüben, necessary condition to die for ourselves, dass die Bedingung dafür ist, uns selbst zu sterben. I remember that lady. Habe ich mich an diese Frau erinnert? Yeah. And I remember her reaction. Und ich habe mich auch an ihre Reaktion erinnert. To message to sinners. An die Botschaft an die Sünder. And I immediately understood her. Und dann habe ich sie sofort verstanden. Because when pastor delivered that condition, weil der Pastor diese Bedingung genannt hatte, I felt joy. Habe ich mich gefreut. Because, weil, this morning, heute Morgen, I was praying, habe ich gebetet, in the same direction, in genau dieselbe Richtung. I wanted to experience joy here. Ich wollte Freude hier erfahren. Because first I came here not to speak, not to pray for somebody, but to receive, to receive, to receive. Weil ich bin hier in erster Linie nicht gekommen, um zu sprechen oder für jemanden zu beten, sondern um zu empfangen, zu empfangen. And this morning, und heute Morgen, I was praying for such incredible joy. Habe ich gebetet für so eine unglaubliche Freude. And I understood. Und dann habe ich verstanden, that I need deep revelation of death for myself. Dass ich eine tiefere Offenbarung dem mir selbst gestorben sein brauche. And I need deep revelation of real God's fear. Und ich brauche wirklich eine tiefere Offenbarung von Gottes Furcht. Because other way, weil andererseits, oder wenn das nicht der ist, I can be deceived. Dann kann ich getäuscht werden. I can be deceived. Dann kann ich getäuscht werden, verführt werden. I was deceived not one time in my life. Ich war nicht einmal in meinem Leben bin ich getäuscht worden. And I don't want to repeat. Oder ich wurde in meinem Leben einmal getäuscht und das will ich nicht wiederholen. I don't want to come again the same trap. Ich möchte nicht in dieselbe Betrogen wiederlaufen. Because to feel happy. Weil um glücklich sich zu fühlen, we can unholy way. We can what? Unholy way. Ach, das geht auch auf eine unheilige Weise. Sometimes we can rejoice with this world. Manchmal können wir uns mit dieser Welt freuen. But it will be not joy from the heaven. Aber das wird nicht die Freude vom Himmel sein. And this morning I was praying about this. Und heute Morgen habe ich darüber gebetet. And when Pastor told, und als der Pastor uns gesagt hat, originally I was not going to speak. wollte eigentlich ursprünglich gar nicht darüber sprechen. Such thing. I prepared a different beginning. Sorry. He said, I prepared a different beginning. Ach so, ich habe mich auf was anderes vorbereitet, auf einen anderen Anfang. Oh, my poor English, I'm sorry. Ah, mein Englisch. Yeah. Wow. And I promised the pastor to continue what he spoke about Moses through chapter 32 of Exodus. Ich habe Pastor versprochen, dass ich weiter predigen werde über das, was er gepredigt hat über in 2. Mose. And if we will open, und wir öffnen unsere Bibeln 32 chapter zum 2. Mose 32. We can read. Da können wir dann lesen. From the beginning of this chapter. Am Anfang des Kapitels. How almost whole Israel. Fast ganz Israel. Was rejoicing. Hat sich gefreut. And celebrating. Und hat gefeiert. After Aaron produced gold calf. Nachdem Aaron das goldene Kalb hergestellt hatte. It was such celebration. Da war so ein Feiern. Such joyful, incredible time. So eine freudvolle Zeit. And they called this gold calf und the same Lord. Und sie haben dieses goldene Kalb ihren Herrn genannt. Poor people. Arme Leute. Poor Israel. Armes Israel. Of course we never repeat the mistake. Das haben wir natürlich nie gemacht. Wow. And it was so loud. Und es war so laut. It was so loud. Das war so laut. That noise of just their celebration came to the top of mountain to the Lord. dass die Geräusche von dieser Feier bis hoch zu dem Berg des Herrn kamen. But it was not praise. Aber das war kein Lobpreis. To real Lord. Zum wahren Herrn. It was terrible, sinful. Es war sündhaft. Imitation. Sündhafter Nachmache. Abyssal idolatry. Götzendienst. And our Lord. Oh, unser Herr. He said to Moses. Hat dann zu Mose gesagt. Go down, come down quickly. Geh schnell nach unten. Wow. He was at such height. Er war auf so einer Höhe. He was between heaven and earth. Er war zwischen Himmel und Erde. He was surrounded by incredible cloud of God's glory. Er war umgeben von der Wolke von Gottes Herrlichkeit. And suddenly the Lord says, go down quickly. Und auf einmal sagt der Herr zu ihm, geh schnell nach da unten. Come to your people. Geh zu deinem Volk. Ah. Mm. Oh, ah. Mm. Why Lord did not tell come to my people? Warum hat er nicht ihm gesagt, geh zu meinem Volk? It's a question. Das ist eine Frage, gute Frage. Because when Lord met Moses, weil als der Herr Mose getroffen hatte oder begegnet ist, in the end of his wilderness, in der Wüste, near fire from the bush, im feurigen Dornbusch, he told him, hat er ihm gesagt, go and save my people. Da hat er gesagt, geh und rette mein my Volk. People Israel. Mein Volk. And we know that condition of Israel in Egypt was very bad. Und wir wissen, dass die Zustände für Israel in Ägypten sehr schlecht waren. But the Lord told him. Aber der Herr hat ihm gesagt, go, geh and save from Egypt my people. Und rette mein Volk aus Ägypten. And now, und jetzt, when Israel was taken out from Egypt, als Israel aus Ägypten rausgenommen wurde, after all these miracles, nach all diesen Wundern, after all incredible things that God did for their deliverance, die nach all diesen wunderbaren Dingen, die Gott für ihre Befreiung getan hat, near the mountain of covenant, in der Nähe von diesem Berg wurde des Bundes, Lord of Israel, der Herr Israels, speaks to Moses, spricht zu Mose, speaks to Moshe, spricht zu Mose, and say, quickly go down, und sagt, geh schnell nach unten, to your people, zu deinem Volk. Wah, wah, wah, wah. Wow. And one example from my ministry. Ein Beispiel aus meinem Dienst. Absolutely, I don't like to compare myself, even if I have honor to be grandfather of my brother. Ich mag es nicht, meinen Dienst zu vergleichen, selbst wenn es nur ist, dass ich Großvater meines Bruders bin. Just unofficial. Yeah. Unoffiziell. I don't want to compare with Moses, but Moses example for all of us. Ich möchte mich nicht mit Mose vergleichen, aber Mose ist ein Beispiel für uns alle. When after Messianic Musical Festival in Kiew. Wenn nach einem messianisch-jüdischen Festival in Kiew. By Jonathan Bernis. Bei Jonathan Bernis. In the end of 94. In 1974. Yeah. When? 94, okay. Kiev Jewish Messianic Congregation began. Und da hat einfach hat diese kiewische messianisch-jüdische Gemeinde begonnen. I did not want to take responsibility. Da wollte ich nicht die Verantwortung für das übernehmen. Because I had not faith that it will be successful. Ich hatte keinen Glauben, dass das erfolgreich werden würde. I had no revelation. Ich hatte keine Offenbarung darüber. And I had not any desire. Und ich hatte auch gar nicht den Wunsch danach, das zu tun. But Jonathan and my former pastor, they pushed me. Aber dieser Jonathan und mein früherer Pastor, die haben mich da ein bisschen reingedrückt. And I agreed for 4 months. Und habe ich gesagt, okay, für 4 Monate mache ich das. Then I went to Israel. Und dann bin ich nach Israel gegangen. To my father and to my brother. Zu meinem Vater und meinem Bruder. But main purpose was. Aber der Hauptzweck war. Not even to be with my father and my brother. Gar nicht so sehr mit meinem Vater und meinem Bruder zu sein. But to pray God. Aber um zu beten zu Gott. And to receive something concrete from Him. Und um etwas Konkretes von ihm zu empfangen. And Holy Spirit. Und der Heilige Geist. Near Calvary told me. Das war in der Nähe von Golgatha und da hat er mir gesagt, you are exactly not perfect person for this ministry. Du bist wirklich nicht die perfekte Person für diesen Dienst. And I felt, und da dachte ich, I'm free. Ich bin frei. Halleluja. But then, aber dann, after a small pause, nach einer kurzen Pause, Ruach continued. Hat der Heilige Geist weitergesprochen. But for you. Aber für dich, my perfect will, mein perfekter Wille, to take this responsibility. Aber es ist mein perfekter Wille für dich, dass du diese Verantwortung übernimmst. Halleluja. Halleluja. I called to Kiev. Ich habe dann in Kiew angerufen. And somebody told me. Und dann hat mir jemand gesagt, oh, we gather 400 Jewish people from festival. Wir haben von diesem Festival haben wir etwa 400 Juden versammelt. And pastor of that charismatic church where I was his assistant. Und der Pastor von der charismatischen Gemeinde, wo ich sein Assistent war, preached to them, hat zu ihnen gepredigt. And 70 of them came forward for repentance. Und 70 von ihnen sind nach vorne gekommen und haben Buße getan. And I again, oh, hallelujah. Und ich habe mir so gedacht, oh, hallelujah. Ah, everything not so bad. Das klingt nicht so schlecht. Maybe I thought maybe I know my own Jewish people not so good. Und dann dachte ich mir, vielleicht kenne ich meine jüdischen Leute gar nicht so gut. And then I came to Kiev. Und dann bin ich nach Kiew gekommen. And I came to Shabbat meeting. Und dann bin ich in so ein Sabbat-Meeting gegangen. And it was in the hall, was like amphitheaters. Und es war wie so ein Amphitheater, also ging immer so hoch. And I came from behind. Und dann bin ich von hinten gekommen. And I look. Und habe ich so geschaut. And I saw in wonderful auditorium Und habe ich in diesem wunderschönen Auditorium gesehen. For 825 seats. Für 825 Sitze waren da drin. We're sitting 24 people. Und da drin saßen dann 24 Leute. Most of them from the church. Und die meisten waren schon Teil unserer Gemeinde. And two Jewish ladies. Und zwei jüdische Damen. Who were obviously Jewish. Die waren ganz offensichtlich jüdisch. They were sitting like this. Sie saßen so. Because they felt themselves not very comfortable among wonderful Slavic brothers and sisters. Weil sie haben sich da nicht sehr gut gefühlt unter diesen vielen slawischen Brüdern. And I forgot everything. Und dann habe ich alles vergessen. Immediately I began to meditate. Ich habe sofort angefangen zu meditieren. How to finish this business? Wie kann ich hier so möglichst schnell wieder rauskommen aus der ganzen? And because I believe in God. Und weil ich an Gott glaube. I understood only one way to become ill. Weiß ich, es gibt eigentlich nur einen Weg, wie man krank werden kann. Maybe if I will become ill, really ill. Vielleicht, wenn ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich richtig krank werde. God will release me. Dann wird Gott mich vielleicht freisetzen, freilassen. And I tried to become sick. Habe ich versucht, krank zu werden. It was very bad weather in Kiev that winter. Es war in dem Winter sehr schlechtes Wetter in Kiew. And I came. Und ich habe so. It was hard. Es war schwierig. Normally I quickly became cold. Mir wird dann normalerweise sehr schnell kalt. But not the time. Aber diesmal nicht. Ach so, normalerweise bekomme ich eine Erkältung sehr schnell, aber das hat da nicht geklappt. And I tried to complain. Und da habe ich versucht, mich zu beschweren. I complained to God. Ich habe mich bei Gott beschwert. He did not answer. Hat er nicht drauf geantwortet. Jonathan Bernis was far away. Und dieser Jonathan Bernis, der war schon weit weg. I tried to complain to those who were near. Ich habe mich versucht, bei denen zu beschweren, die in der Nähe waren. And it did not work really. Und das hat auch nicht so gut funktioniert. Finally I came to one my disciple. Und dann bin ich zu einem meiner Schüler gekommen, Jünger. Good minister. Ein guter Diener. I came pretending that I already sick. Und ich bin so gekommen und habe so getan, als wäre ich schon richtig krank. He and his wife looked to me. Er und seine Frau haben mich angeschaut. And they proposed me to go to another room and to sleep. Und die haben dann vorgeschlagen, dass ich in einen anderen Raum gehe und dann ein bisschen schlafe. I went and I went to sleep. Und dann habe ich dann gemacht, bin in den Raum und morning, zu schlafen. Near the breakfast table. Und am Morgen am Frühstückstisch. I began to complain. I thought I complain. Very realistic. Dann habe ich angefangen, mich zu beschweren, und ich glaube, ich fand, das war sehr realistische Beschwerden, die ich da gegeben habe. I remember I was complaining that time, and I look from outside how I complaining. Und ich weiß noch, ich habe mich da beschwert und ich habe so von draußen geguckt, wie ich mich beschwere. And I thought, und habe ich mir so gedacht, if I would sit at his place, wenn ich an seinem Platz sitzen würde, probably, I would hug me, dann würde ich mich wahrscheinlich so in den Arm nehmen, weep with me, mit mir weinen, and tell me, und mir sagen, everything what I want to hear, all das, was ich so gerne hören wollte. But he did something terrible. Aber er hat was ganz Schreckliches gemacht. He told me, er hat mir gesagt, my disciple, das war mein Jünger, ich. He told me, er hat mir gesagt, listen, hör zu, you cannot continue this ministry such way. Du kannst deinen Dienst so nicht fortführen. You must decide. Du musst dich entscheiden. If you feel yourself like a victim, ob du dich wie ein Opfer fühlst, better to stop it today. Dann ist es am besten, wenn du es heute gleich aufhörst. But if you want to continue, aber wenn du weitergehen willst, you need to take responsibility for everything. Dann musst du Verantwortung für alles übernehmen. Not only for success, nicht nur für den Erfolg, but for failures, aber auch für das Versagen. Not only for victory, nicht nur für den Sieg, but for defeat, sondern auch für die Niederlagen. If you will decide to continue, wenn du dich entscheidest, das weiterzumachen, you need, dann musst du the solution. Musst du diese Lösung wählen. You need to take responsibility for whole congregation and for whole future of this congregation. Dann musst du Verantwortung übernehmen über die ganze Gemeinde und auch die Zukunft dieser Gemeinde. It was situation like I felt almost dying. Das war so in der Situation, da habe ich mich fast so gefühlt, als würde ich sterben. And in reality, I was dying for my will. Und in der Realität bin ich auch meinem Willen gestorben. My own dreams. Meinen eigenen Träumen. My pride. Meinem Stolz. Etc. Und so weiter. Of course, it was not final death. Aber es war natürlich nicht der endgültige Tod. But that time I decided, yeah, I take responsibility for everything. In this poor, miserable congregation. Und habe ich mich entschieden, habe gesagt, ja, ich übernehme die Verantwortung für alles in dieser armen, miserablen Gemeinde. And for all people. Und für die alten Leute. And for everything that will happen. Ach, für alle Leute und für alles, was dort passieren wird. When I did it. Und als ich das getan habe. The same day, am selben Tag, something changed. Hat sich etwas verändert. And I did not understand what changed. Und ich habe nicht verstanden, was sich verändert hat. But my prayer changed. Aber meine Gebete haben sich verändert. I began to think not about myself. Ich habe angefangen zu denken nicht mehr über mich selbst. And how it will influence me. Oh, my loving brother Boris. Und ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, wie es mich betreffen wird, meinen geliebten Bruder Boris. Bruder Boris. But I began to think about these people. Aber ich habe angefangen, über diese Leute nachzudenken. And und about what God wants to prepare for us. Was Gott für uns vorbereitet hat. Not for them. Nicht für sie. but for us. Sondern für uns. And during one week, situation was changed. Und in dieser einen Woche hat sich die Situation verwandelt. People began to come. Leute sind gekommen. Jewish people began to come. Jüdische Leute sind auch gekommen. Holy Spirit began to move. Und der Heilige Geist hat angefangen, sich zu bewegen. And I knew what happened that meeting. Und ich wusste, was in diesem dieser Versammlung passiert ist. Where 400 Jewish people came. Als da die 400 Juden kamen. My former pastor, incredible man of God. Mein ehemaliger Pastor, ein mächtiger Mann Gottes. He absolutely knew nothing how to speak with Jewish people. Er wusste überhaupt nicht, wie er mit jüdischen Leuten reden soll. And he chose. Und er hat sich entschieden. Message about cross. Eine Botschaft über das Kreuz. He spoke about cross. Er hat über das Kreuz gesprochen. About crucifixion. Über die Kreuzigung. About sin of Jewish people. Über die Sünde des jüdischen Volkes. And Jewish people. Und das jüdische Volk. Unbelievers Jewish people. Die ungläubigen Juden. Decided that he threatened them. Hatten empfand das als da würde er sie bedrohen. And he condemned them. Und dass er sie verdammen würde. Because they crucified Jesus Christ. Weil sie Jesus gekreuzigt haben. And almost nobody came back. Und deswegen ist keiner mehr zurückgekommen. Ja. And when I took that responsibility God gave me before. Und als ich diese Verantwortung übernommen hatte, die Gott mir schon zuvor gegeben hatte, knowing my people, und weil ich einfach mein Volk kannte, was connected with the Holy Spirit. Das hat sich dann verbunden mit dem Heiligen Geist. Began produce some revelations. Und hat Offenbarungen gebracht. What we must do. Über das, was wir tun müssen. For building fruitful Jewish ministry. Um einen fruchtbaren jüdischen Dienst aufzubauen. But until that moment when I took this heavy responsibility. Aber bis zu dem Moment, als ich diese Verantwortung übernommen habe. God's authority. Could not operate through me. Konnte Gottes Autorität nicht durch mich wirken. God never gives authority. Gott gibt nie Autorität without responsibility. Ohne Verantwortung. And God never gives responsibility without authority. Und Gott gibt auch niemals Verantwortung ohne Autorität. He can give responsibility. Er kann dir Verantwortung geben. And propose authority. Und auch Autorität, eine Autorität anbieten. But if we want to receive only something good. Aber wenn wir nur etwas Gutes empfangen wollen, from normal human point of view, vom normalen Sicht eines Menschen jetzt gesehen, without something bad from this point, ohne auch das Schlechte aus diesem Blickpunkt gesehen, it will not work. Das wird einfach nicht funktionieren. I wanted to receive power. Ich wollte die Kraft empfangen. I wanted to receive authority. Ich wollte Autorität empfangen. Without responsibility. Aber ohne Verantwortung. Because desire not to be responsible for failures. Weil der Wunsch danach, nicht verantwortlich zu sein, wenn was nicht funktioniert. For problems. Oder wenn Probleme auftreten. For defeats. Oder Niederlagen auftreten. I could not receive responsibility. Ich konnte einfach diese Verantwortung nicht übernehmen. It's impossible. Das ist unmöglich. And what happened? Und was ist passiert? With Moses. Mit Mose. Of course, it's absolutely different level. Natürlich ist das ein ganz anderes Level, ganz andere Ebene. It's incredible though. Es ist ein unglaubliches Level. But from this I learn principle. Aber davon habe ich das Prinzip gelernt. Not just for myself. Und nicht nur für mich selbst. And Moses. Und Mose received responsibility. Hat Verantwortung übernommen. Crazy responsibility. Eine verrückte Verantwortung. For such hard neck. Für so ein stures. More than 2 million Jews. Millionen von Juden. But among these Jewish people were thousands and thousands and thousands Gentiles. Aber unter diesen Juden waren auch noch Tausende von Heiden. But they already were incorporated in Jewish people. Aber sie waren schon eingegliedert in das jüdische Volk. And what happened? Und was ist dann passiert? With him. Mit ihm. Exactly. He, like Pastor read from verse 11. Und das dann genauso wie es Pastor gelesen hat in Vers 11. Verse 13. Bis Vers 13. He spoke with Lord, with God. Er hat mit Gott gesprochen. About his glory. Über seine Herrlichkeit. Über seine Ehre. About his name, glory of his name. Über die Ehre, die in seinem Namen ist. Among Gentiles. Und über die Heiden. He spoke about his name among Gentiles. Er hat über seinen Namen unter den Heiden gesprochen. Glory of his name among Egyptians. Die Ehre, die in seinem Namen ist, unter den Ägyptern. Because if God would annihilate Jewish people, weil wenn Gott das jüdische Volk ausrotten würde, only among Gentiles would be raised up question of his glory. Dann würde man unter den Heiden Fragen stellen bezüglich seiner Ehre. And Lord listened him. Und der Herr hat ihm zugehört. And he canceled his judgment. Und hat sein Urteil zurückgenommen. But it was not final cancel. Aber es war nicht endgültig aufgehoben. Because if we read from verse 30, weil wenn wir in Vers 30 weiterlesen, the same chapter, im gleichen Kapitel, we see, das sehen wir, Moshe said to Israel, Mose sprach zu dem Volk, you made great sin, ihr habt eine große Sünde begangen, sin, schreckliche Sünde, but now I will come up to the mountain. Und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. And I will try to cover your sin. Und ich werde versuchen, eure Sünde zu bedecken. It was moment of crisis when he finally received full responsibility for his own people. Es war also ein Moment der Krise und in dem er dann die volle Verantwortung für sein Volk übernommen hat. It was moment when he finally took whole responsibility. Es war der Moment, wo er endgültig die volle Verantwortung übernommen hat. It means that he bound his soul with the souls of all Jews. Das heißt, er hat seine Seele quasi mit der von allen Juden verbunden. He bound his life with their life. Er hat sein Leben mit ihrem Leben verbunden. And then, und dann, he meditated and he was praying and he was begging to the Lord. Hat er meditiert und gebetet und gebettelt vor dem Herrn. And his final argument was, und sein endgültiges Argument war, if you not finally cancel your judgment, wenn du dein Urteil nicht endgültig aufgibst, kill me with them, dann bring mich mit ihnen um. Is something. Das ist schon was. And not only. Und nicht nur das. He was ready. Er war bereit. That the Lord would cleanse his name from the book of life. Dass er war bereit, dass der Herr seinen Namen aus dem Buch des Lebens ausstreichen würde. It's much worse. Das ist noch viel schlimmer. It's exactly what Apostle Rav Shaul Paul wrote to Romans Church in chapter 9. Das ist genau das, wovon Apostel Paulus in dem Römerbrief in Kapitel 9 spricht. The same level of responsibility. Dieselbe Ebene der Verantwortung. The same level of compassion. Dieselbe Ebene von Mitgefühl. The same level of self-rejection. Dieselbe Ebene von Selbstverleugnung. In the name of Yeshua. Im Namen von Jesus. But for the sake of his own people. Aber für sein eigenes Volk. The same level. Das ist dasselbe Ebene. And I think, und ich glaube, it's so important. Es ist so wichtig for each one of us, für jeden von uns, at that level, dass dieses Level of ministry where we are, oder in diesem Level von Dienst, in dem wir sind, to take full responsibility, dass wir die volle Verantwortung übernehmen. Full responsibility. Die volle Verantwortung. For fulfilling God's calling. Um Gottes Willen oder Gottes Ruf zu erfüllen. Fulfilling God's calling. Gottes Ruf zu erfüllen. Every one of us. Jeder von uns. By the fact that we all born again, born by Holy Spirit. Allein durch die Tatsache, dass wir alle von neuem geboren sind und aus dem Heiligen Geist geboren sind. Every one of us, each one. Jeder von uns. Became priest of Almighty God of Israel. Ist jeder von uns ist ein Priester des allmächtigen Gottes von Israel geworden. It's an incomparable privilege of new covenant. Es ist vergleichbar mit dem neuen. Ein unvergleichliches Vorrecht, dass es nur im neuen Bund gibt. We all his priests. Wir sind alle seine Priester. Not only those who belong to Levite tribe. Und das heißt nicht nur die, die zum Stamm Levi angehören. Not only those who descendants of Aaron. Und auch nicht nur die Nachkommen von Aaron. Such way priesthood was concentrated in Israel. Weil so hat sich die Priesterschaft in Israel ausgerichtet. Before New Covenant. Bevor es den neuen Bund gab. But now we all new covenantal priests. Aber jetzt sind wir alle Priester des neuen Bundes. Brothers, sisters, Brüder, pastors, Schwestern, apostles, Pastoren, prophets, Apostel, great Propheten, evangelists, Evangelisten, small evangelists, große Evangelisten, kleine famous Evangelisten, leader, berühmte bishops, Schmischops, teachers, Lehrer, Administrators, Leute in der Verwaltung, Worshippers, Lobpreiser, who worship at the platform, die auf der Plattform lobpreisen, and all other worshippers, und all die anderen Lobpreiser, who worship, die hier Lobpreis machen. We all priests. Wir sind alle Priester. We all called for committed ministry. Wir sind alle berufen für diesen Dienst. Each one of us should know where sphere of my responsibility. Jeder von uns sollte wissen, wo seine Verantwortung ist. What I responsible right now? Für was bin ich jetzt verantwortlich? Maybe in future God will expand it. Und vielleicht wird in der Zukunft sogar Gott deine Verantwortung erweitern. Or prepare it me new level. Oder ein neues Level vorbereiten. But I must know. Aber ich muss where wissen, is sphere of my responsibility now? Wo ist meine Verantwortung jetzt? And if I receive it, und wenn ich das empfange, not complaining as that Boris was complaining, und mich nicht so beschwere, wie Boris sich beschwert hat. Why should I was not agree. Ich habe da nicht zugestimmt. I did not want. I had not faith. I had not revelation. Ich kann nicht das. They pushed me. Die haben mich da reingedrückt. If I received this push. Ja, ich empfange diesen Schubs. I'm already responsible. Ich übernehme Verantwortung. We need to understand this principle. Wir müssen dieses Prinzip verstehen. And decide for ourselves. Und für uns selbst entscheiden. And when we decide correct biblical way. Und wenn wir auf die korrekte biblische Art und Weise uns entscheiden. Authority of Almighty God will begin to operate through us immediately. Dann wird sofort die volle Autorität Gottes durch uns wirken. And then, und dann, it will manifest in every sphere of my life. Dann wird es sich in jedem Bereich meines Lebens manifestieren. Because God really cares about his sons. Weil Gott kümmert sich wirklich um seine Söhne. Who serve him and his people. Die ihm und seinem Volk dienen. With full responsibility. In voller Verantwortung. He outpouring his authority. Er gießt seine Autorität aus. And he activates those gifts. Und er aktiviert diese Gaben. That already inside of our new spirit. Die schon in unserem neuen Geist bereits drin sind. But he doing this. Not just for our own personal satisfaction. Aber er tut das nicht nur zu unserer eigenen Zufriedenstellung. For our pride. Für unseren Stolz. For our glory. Für unsere Ehre. For new ability to impress somebody. Um für die Fähigkeit, jemanden zu beeindrucken. No. Nein. He doing this only for his glory. Nein, er tut das nur zu seiner Ehre. Only for his glory. Nur zu seiner Ehre. He loves us. Er liebt uns. Unconditional love. Mit bedingungsloser Liebe. But how his authority, his power will be revealed in our life. Aber wie seine Kraft sich in unserem Leben offenbart, depends. Will we fulfill his conditions or not? Hängt davon ab, ob wir seine Bedingungen erfüllen oder nicht. And in this special church. Und in dieser besonderen Gemeinde. I can freely speak about this. Kann ich ganz frei darüber sprechen. Because you really evaluate his presence. Weil ihr wirklich seine Gegenwart zu schätzen wisst. You really evaluate his blessings. Ihr wisst seine Segnungen zu schätzen. You really evaluate moving of his gifts. Ihr wisst es zu schätzen, in seinen Gaben euch zu bewegen. And it means, und das bedeutet, that God's power and God's authority upon this church. Bedeutet, dass Gottes Kraft und Gottes Autorität auf dieser Gemeinde ist. But maybe somebody of you, aber vielleicht gibt es einige von euch, after wonderful service, die nach einem wunderbaren Gottesdienst, after experience his presence, nachdem ihr seine Gegenwart gespürt habt, after rejoicing in his presence, nachdem ihr euch gefreut habt in seiner Gegenwart, after incredible worship, nach wunderbarem Lobpreis, after wonderful message, und nach einer wunderbaren Botschaft, coming home, kommt ihr nach Hause, and from Monday, und von Montag, or maybe from Tuesday, oder vielleicht auch erst, vielleicht erst ab Dienstag, your Alleluia, dein Halleluja, changing from Halleluja, verändert sich von Halleluja. Sorry if I wake up somebody. Tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden geweckt habe. Step by step slowly. Und Schritt für Schritt ganz langsam. Coming to Friday, Halleluja. Kommt es zu einem Freitags Halleluja. Halleluja. We need to go to the service. Oh, wir müssen zum Gottesdienst gehen. Oh, I cannot pray. Weil ich kann nicht mehr beten. Oh, this damned world oppressed me and demons. Oh, diese Dämonen, die haben mich da getroffen. And bad people. Und die schlechten, schlimmen Leute. And all this atmosphere around. Diese Atmosphäre. Squeezing me. Das hat mich eingeengt. We go to the Sunday service. Wir gehen zum Sonntagsgottesdienst. Oh no, it's only Friday. Oh nein, es ist erst Freitag. Maybe. Vielleicht. Just maybe. Einfach nur vielleicht. Who knows? Wer weiß? Maybe it's because. Vielleicht liegt das daran. You did not take responsibility, dass du keine Verantwortung übernommen hast. Ministry, for that sphere of your responsibility, für diesen Dienst, für diesen Einflussbereich, den Verantwortungsbereich, den Gott dir gegeben hat. Therefore, und deswegen, when you come out, wenn du dann rauskommst, of this church, aus dieser Gemeinde, this wonderful atmosphere, aus dieser wunderbaren Atmosphäre, created by those who carry his responsibility every day, die erschaffen wurde von denen, die seine Verantwortung jeden Tag mit and sich you tragen, come out of this, und du kommst hier raus, and you, und du bist, cannot operate, kannst darin nicht wirken, with the power and authority of that God who saved you, who made you priest of New Covenant, priest of Yeshua, priest of Jesus. In dieser Autorität, die dich, ja, diese Autorität, die dich zu diesem Priester von Jesus gemacht hat. So. Also. Oh. Maybe I disappointed those who remember me from the time. Vielleicht sind jetzt ein paar enttäuscht, die mich das letzte Mal erlebt haben. So. Also. I think it's enough. It's already much time. Ich glaube, das reicht. Halleluja. Sorry. Tut mir leid. Glory Life Church. Die Glory Life One of few unique German churches. Ist eine der wenigen einzigartigen deutschen Gemeinden. It's such special atmosphere here. Das ist so eine besondere Atmosphäre hier. our couple who leads congregation, Jewish Messianic, here in Stuttgart. Unser Paar hier, das die Gemeinde in Stuttgart leitet. Jaroslava and Roma. Slava und Roma. Every Sunday when they have times, they come here. Jeden Sonntag, wenn sie Zeit haben, kommen sie hierher. They rejoice with you. Sie freuen sich mit euch. Celebrate with you, worship with you. Sie feiern mit euch. Receive word with you. Sie machen Lobpreis mit euch. And I came here few times before I was invited to this thing. Und ich bin hier ein paar Mal gekommen, bevor ich gewesen, bevor ich hier eingeladen wurde. It was incredible. Es war unglaublich. It was German. Es war Deutsch. And not German. Aber nicht Deutsch. Use it. Benutzt das. Use this grace. Benutzt diese Gnade. Use his presence. Benutzt seine Gegenwart. Not only receive it. Empfangt es nicht einfach nur. But use it for ministry. Aber benutzt es für euren Dienst. Benutzt es. For that sphere of responsibility where God wants to bless you much more than now. Für diesen Bereich der Verantwortung, wo Gott euch noch viel mehr segnen möchte. Counsel with the pastors, with the leaders. Sucht Rat beim Pastor und bei den Leitern. I speak only to them who have not yet such sphere of responsibility. Also ich spreche jetzt nur zu denen, die noch nicht so einen Bereich der Verantwortung haben. And secondary, I speak only for those who nominally count as a minister. Und an zweiter Stelle spreche ich auch zu denen, die einfach nur so auf dem Papier als Diener Gottes gelten. But did not take real responsibility for this. Aber die nicht wirklich Verantwortung dafür übernommen haben. And maybe you still inside of your heart, inside of your soul complain. Und vielleicht ist es so, dass du noch in deinem Herzen oder in deiner Seele einfach da dich beschwerst. And maybe you still wait for that great ministry that was prophesied to you. Und vielleicht wartest du immer noch auf diesen großen Dienst, der dir einst prophezeit wurde. Many years ago. Vor vielen Jahren. With our friend Ron Cantor from Israel. Da waren wir mit unserem Freund Ron Cantor aus Israel. We made one crazy thing. Haben wir eine verrückte Sache gemacht. We advertised special ministry. Da haben wir einen besonderen Dienst ausgeschrieben. Where we will pray for apostles. Wo wir für Apostel beten würden. Prophets. Propheten. Great evangelists. Und große Evangelisten. And mega pastors. Und mega Pastoren. I cannot forget this series. Ich kann das nicht vergessen, wie das war. People from different Kiev churches. Und Leute aus unterschiedlichen Gemeinden in Kiew. And those who were members of Universal Church. Und auch die Teilnehmer waren also einer Universalgemeinde. You know this term. Ihr kennt den Begriff. Members of Universal Church, they are members of Zero Church. Also Mitglieder einer solchen universellen Gemeinde sind eigentlich Mitglieder von keiner Gemeinde. And they came and we called them. Und die kamen und wir haben sie dann gerufen. And I began to ask them. Und ich habe sie gefragt. How many years ago you received these prophecies that you will be great apostle? Wie viele von euch haben vor Jahren die Prophezeiung empfangen, dass ihr großer Apostel sein werdet? Great evangelist, great prophet. Oder ein großer Evangelist oder großer Prophet. Great mega pastor. Oder ein großer mega Pastor. Keyword great. Das Schlüsselwort war groß. And they told, I received it 10 years ago. Und dann haben sie mir gesagt, ja, das habe ich vor 10 Jahren empfangen, dieses Wort. I received it 8 years ago. Ein anderer hat gesagt, ich habe es vor acht Jahren empfangen. And I 25 years ago. Und ein anderer, ja, vor 25 Jahren habe ich das Wort empfangen. And then we asked with Ron Cantor, und dann haben wir mit Ron Cantor zusammen, haben wir sie gefragt, how they practice the incredible calling. Wie sie ihre Berufung ausführen. And what we recognized, und was wir gelernt haben ist, they all just wait. Dass sie einfach alle warten. And all of them were victims. Und alle von ihnen waren Opfer. Victims of pastors, Opfer von Pastoren, leaders, anderen Leitern, different ministers, different churches, unterschiedlichen Dienern, unterschiedlichen Gemeinden, who did not recognize their great calling, die einfach ihre große Gabe nicht erkannt hatten. And then, und dann we proposed to them, haben wir ihnen vorgeschlagen, go to your churches, geht in eure Gemeinden, or choose church where you to go, oder sucht euch eine Gemeinde, in die ihr gehen werdet, and begin to do that ministry that will be not so great. Und fangt in einem Dienst an, der wird jetzt nicht so groß sein. But maybe aber vielleicht will be the stair for fulfilling your great, great apostolic call. Aber vielleicht ist es einfach die erste Stufe auf dem Weg, einfach euren großen, großen apostolischen Dienst zu erfüllen. Majority did not agree. Die Mehrheit hat da nicht zugestimmt. Yeah. So, I'm sorry, it's not about you, of course. Ich rede natürlich nicht von euch, gell? Because you are here, it's not about you. Weil ihr hier seid, da geht's ja dann nicht um euch. I hope it's not flattery. Ich hoffe, das war jetzt keine Schmeichelei. Not Schmeichelei. Keine Schmeichelei. So, my proposition. Also mein Vorschlag. Let's exercise, practice. Lass uns das aktivieren, ausüben. What you listen from pastor, from the wonderful minister. Was ihr vom Pastor gehört habt, was ihr von Christian gehört habt. What you read in Bible. Was ihr in der Bibel lest. And everyone, und jeder, who wants to take full responsibility for your ministry, der die volle Verantwortung für seinen Dienst übernehmen möchte, we can pray. Dann mit jedem von denen können wir beten. For such people. Für die. And und each one who has not ministry but want. Und jeder, der noch keinen Dienst hat, aber einen möchte. To begin. Oder einfach anfangen möchte. Maybe you had. Vielleicht hattest du auch schon mal einen. Maybe you were disappointed. Und du wurdest enttäuscht. Maybe a pastor who had not real discernment. Vielleicht war da ein Pastor, der hatte keine wirkliche Unterscheidung. Did not recognize your great gift of ministry. Und er hat deine große Gabe für den Dienst einfach nicht erfassen können. It's okay. Es ist okay. Let's try again. Lass uns nochmal versuchen. Maybe pastors already repented. Vielleicht hat der Pastor auch schon Buße getan. And maybe they pray in their secret room. Und vielleicht beten sie in ihrem geheimen Kämmerchen. Lord, I'm so sorry. Und sagen, Herr, es tut mir so, so leid. That I did not recognize apostolic gift in Greta. Dass ich diese apostolische Gabe auf Greta nicht erkannt habe. And prophetic gift in Gerd. Und das die prophetische Gabe in Gerd. Please bring them to me. Bitte bring sie zu mir. I'm ready. Ich bin bereit. To propose them. Um ihn vorzuschlagen. Something good. Etwas Gutes. Among our ushers. Unter unseren Ordnern. Sorry. It's a joke. No. Das war jetzt ein Witz. Don't receive it seriously. Nimm das nicht so ganz ernst. So. Maybe we can stand up. Also vielleicht können wir einfach aufstehen. What we recognize. Was wir erkennen. In Ukraine during this crazy war. In der Ukraine ist gerade dieser verrückte Krieg. Only those. Nur die. Who carry their responsibility in their congregations or their churches? Nur die Verantwortung übernehmen in ihren Gemeinden und ja. Could really pray with authority. Nur die konnten wirklich in Autorität beten. For their cities and for whole Ukraine. Für ihre Städte und für die ganze Ukraine. What we recognize in Israel. Was wir in Israel sehen. Only those who already carry responsibility in their congregations. Nur die schon in ihren Versammlungen ihre Verantwortung übernehmen, can fruitfully pray for Israel, for Israel people. Können wirklich für Israel und das israelische Volk beten, so dass es Frucht bringt. Only those who in churches and messianic congregation in Europe. Nur diejenigen in den messianischen Gemeinden in Europa really care responsibility for their maybe small, maybe middle ministry. Die Verantwortung übernehmen für ihre vielleicht sogar sehr kleinen oder winzigen Dienste. Have authority and have power in big, great intercession. Haben Autorität und haben Kraft in großer Fürbitte. So. Also, I would propose, würde ich vorschlagen, now to pray, dass wir jetzt beten. Maybe I first pray and then during my prayer you can pray by your own personal prayer to God. Also vielleicht fange ich einfach an zu beten und dann während meinem Gebet kannst du dann auch persönlich anfangen zu beten. Halleluja. Halleluja. Ruach. Ruach. Ruach. Heiliger Geist. Ruach. Heiliger Geist. Thank you, dear. Danke. You are here. Danke, dass du hier bist. You are moving. Du bewegst dich. You are so wonderful. Du bist so wunderbar. As we were praying, als wir gebetet haben. You represent incredible issue. Du repräsentierst Jesus. And you bring this deep knowledge of Father's heart. Und du bringst dieses tiefe Kennen des Herzens des Vaters. Yeshua came here. Jesus kam hierher. To ministry to us. Um uns zu dienen. And he gave us example. Und er hat uns ein Beispiel gegeben. Ruach. Ruhe, Heiliger Geist. With all your love. Mit all deiner Liebe. With all your joy, mit all deiner Freude, with all your power, mit all deiner Kraft. Help us to receive your decisions. Hilf uns, deine Entscheidung zu empfangen. Help us decide. Hilf uns zu entscheiden. With a simple decision. Mit einfachen Entscheidungen. Not to make complicated when you, what you simplified. Um nicht das kompliziert zu machen, was du einfach gemacht hast. Help each one in this incredible family of God. Hilf jeden in dieser wunderbaren Familie Gottes. To be fruitful, fruchtbar zu sein. To be strong, stark zu sein. To be confident, selbstbewusst zu sein. At his place, an seinem Ort. Place that God gave to each one. Der Ort, den jeder Gott jedem gegeben hat. Activate your gifts. Aktiviere deine Gaben. Activate your power. Aktiviere deine Kraft. Activate authority of Messiah. Aktiviere die Autorität des Messias. Please, bitte, forgive everything that disturbed your people to take their place in your eternal plan. Zerstöre alles, was die Leute davor zurückgehalten haben, ihren Platz an, in deinem perfekten Plan einzunehmen. And encourage them. Und ermutige sie. Encourage them in unity. Ermutige sie in Einheit. Supporting each other. Dass sie sich gegenseitig unterstützen. Rejoicing for each other. Sich an sich gegenseitig freuen. Compassion with each other. Mitgefühl miteinander haben. Loving each other. Sich einander lieben. Supporting each other. Sich unterstützen. To carry their own responsibility in your own family. Dass sie ihre Verantwortung in deiner Familie tragen. And you promised in your word. Und du hast versprochen in deinem Wort. For those, für die, who will do it, die das tun, double blessings, doppelter Segen, double anointing, doppelte Salbung. Such consuming fire. So ein konsumierendes Feuer. No one demon nicht can sustain. Die kein Dämon ertragen kann. You promised it. Du hast es verheißen. And you already fulfilled it among many of them. Und du hast es schon in vielen erfüllt. Let anyone. Lass jeden. See your faithfulness in fulfilling of your promises to their life and their ministry. Deine Treue sehen in dem, dass du deine Verheißungen erfüllst, in ihrem Leben und in ihrem Dienst. That any disappointment, any offense, dass jede Enttäuschung, jeder Anstoß can stay in their mind, in their conscience, in their memory. Nicht mehr in ihrem Verstand, in ihrem Gedächtnis bleiben kann. And prevent. Und nicht mehr sich durchsetzen kann. What you prepared for them. Und nicht mehr das verhindern kann, was du für sie vorbereitet Amen. Hast. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. And brothers and sisters, Brüder und Schwestern, without any shame, ohne jede Scham, any confusion, ohne Verwirrung, in this presence, in dieser Gegenwart, any one of us, jeder von uns, can be opened for Holy Spirit. In dieser Gegenwart kann jeder von uns offen sein für den Heiligen Geist. If you represent one of these two categories. wenn auf dich eine dieser beiden Kategorien von vorhin zugetroffen hat. Those who need to find your place in the body. Diejenigen, die ihren Platz noch im Leib finden müssen. And those who understand their responsibility in ministry not yet became full. Oder die, die wissen, dass ihre Verantwortung in ihrem Dienst noch nicht voll ausgefüllt you wurde. You can come forward. Dann könnt ihr nach vorne kommen. And we will pray for you. Und dann werden wir für euch beten. Amen. Amen. Das glaube ich. Das hatte ich auch auf meinem Herzen genau gerade, was Boris gesagt hat. Ich glaube, dass Gott wirklich diesen zwei Kategorien von Personen hier dienen möchte. Wenn du hier bist, heute Nachmittag, heute Abend, und du hast den Eindruck, ich habe meinen Platz im Leib noch nicht gefunden, ich habe noch gar keine Verantwortung irgendwo, oder ich habe noch gar keinen Platz übernommen, geschweige denn Verantwortung, ja, dann möchte Gott dir dienen und er möchte dir heute sozusagen wie so eine Aktivierung, einen Kickstart geben, in deinen Platz, einfach deinen Platz einzunehmen, zu sagen, jawohl, hier bin ich, und wenn es bedeutet, im Toilettenputzen anzufangen oder im Ordnerdienst oder wo auch immer, was wieder Boris gesagt hat. Aber ich bin bereit, ich will einfach beginnen. Ich will nicht mehr länger jemand sein ohne eine Verantwortung, ohne einen Platz, ohne eine Aufgabe im Leib. Dann glaube ich, dann darfst du die Freiheit haben, einfach in dieser Gegenwart dich zu outen, und dann darfst du nach vorne kommen. Vielleicht tun wir das Pult nach oben, dann haben wir da vorne den Platz. Wenn dich das betrifft, komm einfach nach vorne, Gott ruft dich. Und die zweite Kategorie, wenn du den Eindruck hast, jawohl, ich habe einen Platz, aber wie Boris gesagt hat, es gibt da Stufen, weißt, es gibt Stufen des Übernehmens von Verantwortung. Ja, es gibt Stufen. Du hast vielleicht eine gewisse Verantwortung übernommen an deinem Platz, so nach dem Motto, ja, super, ich habe jetzt übernommen, ich bin jetzt dieser Glory House Leiter oder ich predige hier oder da, aber es ist noch nicht tiefer gegangen bis zu dem Punkt, wo du sagst, naja, aber wenn es mir vielleicht mal keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf. Ja? Dann hast du noch nicht voll Verantwortung übernommen. Verstehst du, wie ich meine? Es geht darum, Gott will dich da tiefer nehmen, dass du sagst, okay, vielleicht bist du auch in einem Dienst, und momentan ist dein Dienst irgendwie, wie bei Boris am Anfang, sieht nicht so erfolgreich aus, oder du bist in einer Phase, wo du wie so eine Dürre hast oder wo du denkst, es geht irgendwie nicht richtig weiter oder so. Und jetzt geht es nicht darum, dich zu beschweren, und jetzt geht es nicht darum, bedrückt zu sein oder depressiv zu sein, sondern tatsächlich, das sind die Punkte, an denen Gott unsere Verantwortung, unsere Übernahme von Verantwortung tiefer gehen lässt. Das sind die Punkte, wo wir sagen, okay, selbst wenn es für mich Tod bedeutet, nicht physischen Tod, aber wirklich dieses sich selber sterben bedeutet, damit hier ein Durchbruch passiert, aber ich stehe für diesen Durchbruch und ich wälze diesen Durchbruch nicht auf jemand anders ab. Ja? Ich bin der in charge ist, und deswegen bin ich verantwortlich. Wenn es nach Niederlage aussieht, dann übernehme ich Verantwortung dafür. Wenn es gut läuft, übernehme ich Verantwortung. Wenn es schlecht läuft, übernehme ich Verantwortung. Ja, wenn es fun ist, übernehme ich Verantwortung, und wenn es nicht so fun ist, übernehme ich Verantwortung. Ich kann dir sagen, nach 30 Jahren vollzeitlichen Dienst kann ich dir sagen, es ist nicht immer fun. Amen. Aber ich sage dir, es ist immer eine Erfüllung darin, wenn du in deinem Herzen zu einem tieferen Ja kommst, über Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, Herr, ich stehe mit dir, um deinetwillen stehe ich, um deinetwillen gehe ich, um deinetwillen bleibe ich, um deinetwillen harre ich aus, um deinetwillen glaube ich weiter, um deinetwillen übernehme ich Verantwortung. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist da bei dir tiefer gehen will, das ist ohne jegliche Verdammnis, verstehst du einfach, es geht einfach um tiefer, es ist nicht, dass du was falsch gemacht hast, sondern es geht um tiefer. Gott will dich mit höherer Autorität erfüllen und bekleiden, und deswegen ist es wichtig, dass du tiefer Verantwortung übernimmst in deinem Dienst. Ja, wenn du einen Dienst leitest zum Beispiel, ich sage das immer wieder zu unseren Dienstleitern, ich sage, schau, wenn zum Beispiel der Wolfgang kommt und sagt, wir haben keine Ordner, dann sage ich nicht, okay, ich werde beten, dass jetzt die Ordner alle reinkommen, und ich werd dafür verantwortlich. Dann sage ich, ich unterstütze dich, ich stehe hinter dir, aber es ist deine Verantwortung zu glauben, dass Ordner in den Dienst kommen. Verstehst du, wir müssen Verantwortung übernehmen. Ja, genauso wie bei mir, ich muss auch für Dinge glauben, das kann ich nicht auf andere abwälzen, die Verantwortung kann ich nicht auf andere abwälzen, sondern ich muss dafür stehen, verstehst du? Und das müssen wir lernen, wirklich Verantwortung zu übernehmen, und mit der Verantwortungsübernahme kommt Autorität. Das ist der Schlüssel. Amen. Verstehst du, was gemeint ist? Wenn du dich in einer dieser beiden Weisen angesprochen fühlst, dann kannst du jetzt nach vorne kommen und wir wollen dir dienen. Boris und auch Irina und ich und Jaroslava auch gerne und Roman mit und einfach kommt einfach nach vorne, wenn ihr empfindet, das ist für mich, dann kommt einfach nach vorne. Lobpreisteam kann nach vorne kommen, ihr könnt im Hintergrund spielen. Halleluja. Boris, will you also come and also lay hands on the people with us together? Hallelujah. Hallelujah. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Niemand weiß jetzt, welche dieser beiden Kategorien bei dir zutrifft. Und niemand weiß genau, wo deine Situation ist. Aber ich glaube, dass Gott einfach heute etwas Tieferes in dich hineinfallen lässt. Vielleicht ist es auch erstmal, dass du sagst, okay, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich mache nicht mehr länger jemand anders verantwortlich. Ich trete raus aus dieser Opferrolle, verstehst du? Aus dieser Opferposition. Ja, in meinem Leben ist nie gut gelaufen, weil schon mein Vater und schon meine Mutter und schon der und der und dann später die Leiter und diese und jene. Da konnte ich ja nicht anders, da konnte ich ja nicht weiterkommen. Ich bin ein Opfer. Es beginnt damit, dass du Verantwortung übernimmst für dein Leben und raustrittst aus der Position des Opfers, okay? Du bist kein Opfer mehr. Amen. Du bist, ich sag dir, wie lange du ein Opfer bist. Du bist so lange ein Opfer, solange du glaubst, dass du ein Opfer bist. In dem Moment, wo du raustrittst, ist es vorbei mit dem Opfer. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Streck dich einfach aus. Gib ihm einfach dein Herz. Ja, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn du spürst einfach in deinem Herzen, Gott geht tiefer mit der Übernahme von Verantwortung, dann sprich mir einfach mal nach und sag, Vater, in dem Namen Jesus, danke ich dir, dass du mich gesetzt hast, dass du mich so sehr liebst und einen so wunderbaren Plan für mein Leben hast, dass du mir zutraust, dass ich Verantwortung übernehme für mein Leben. Und für dein Reich und für den Bereich, in dem du mich gesetzt hast. Herr, ich bitte dich um Vergebung, wo ich vor Verantwortung davongelaufen bin. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich gar nicht erst Verantwortung übernommen habe, wen das jetzt betrifft. Bis jetzt, heute entscheide ich mich. Ich möchte meinen Platz einnehmen. Ich werde meinen Platz einnehmen. Und wo ich bereits meinen Platz eingenommen habe, aber noch nicht wirklich zu 100% drin bin, in guten und in schlechten Tagen, wo ich mir noch eine Hintertür offen gelassen habe, solange es so und so läuft, bin ich dabei. Aber wenn es anders läuft, bin ich nicht mehr dabei. Oder wenn das anstrengend wird, dann halte ich es von mir weg. Dann ist es nicht mehr für mich, weil es wird anstrengend. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich nicht volle Verantwortung übernommen habe. Für den Bereich, in dem ich gesetzt bin. Herr, heute entscheide ich mich, volle Verantwortung zu übernehmen. Und ich danke dir, dass mit dieser Entscheidung meines Herzens neue Autorität kommt in mein Leben. In Jesu Namen, ich empfange es. Halleluja. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. diejenigen vom pastoralen Team, die da sind, wer vom pastoralen Team da ist und nicht selber gerade jetzt noch Gebet empfängt, du darfst auch anfangen, dann einfach für Leute zu beten, wenn für dich gebetet worden ist, falls du selber Gebet empfängst, auch wenn du ein geistlicher Leiter von einem unserer Gloryhäuser oder Zentren bist, darfst du auch, sobald du selber empfangen hast, einfach auch mit dienen und mit die Hände auflegen in Jesu Namen. Wir sind einfach der Kanal für das Wirken Gottes. Wir bestätigen einfach das Werk Gottes an den Söhnen und Töchtern in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater.